Du promis hier gar nichts auf Haus, ja? Ey, voll Proll, ey, jetzt mach ich die Mucke hier. Ja. Ich komm hier gar nichts auf Haus, ja? Ey, voll Proll, ey, jetzt mach ich die Mucke. Kommt drauf!